Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Stein. Willkommen. Und wie Sie im Hintergrund hören, kommt diese Sendung heute einmal nicht aus dem Studio. Welt am Draht meldet sich diesmal mitten aus der kanadischen Millionenstadt Toronto. Hier gibt es nämlich etwas ganz Besonderes. Die gesamte Innenstadt dieser pulsierenden, multikulturellen Metropole hier in Kanada ist ein einziger großer Hotspot. Das bedeutet, jeder, der einen tragbaren Computer oder einen noch kleineren Taschencomputer mit Drahtlos-Technik besitzt, der ist damit hier kostenlos und völlig ohne Kabel mit dem Internet verbunden. Er kann seine E-Mails abrufen und beantworten, er kann im Internet etwas suchen oder er kann damit telefonieren und Radio hören oder sogar Fernsehen. Auf diese Weise wird das Internet, wird der Computer immer mehr zum alltäglichen Bestandteil eines Lebensstils, den man allgemein als Digital Living, also digitales Leben, bezeichnen kann. Unsere weiteren Themen: Wir besuchen ein Restaurant, in dem man nicht nur gut essen, sondern dabei auch drahtlos mit vielen tausend anderen Gästen in ganz Nordamerika spielen kann. Und wir schauen uns eine der beliebtesten Social Networking Seiten im Internet an. Das Thema. Wenn Sie die Sendung Welt am Draht schon einmal gehört haben, dann wissen Sie, dass wir regelmäßig über interessante Trends und Entwicklungen rund um die vernetzte Welt berichten. Und wir interessieren uns dabei auch und ganz besonders für die Menschen, die mit den technischen Entwicklungen zurechtkommen müssen, unter ihnen leiden oder sie mit Gewinn nutzen. Diesmal profitiert das Team von Welt am Draht selber ganz besonders von den Möglichkeiten des Internet. Bis Ende Januar bin ich nämlich mit meiner Familie nach Kanada gezogen, um hier zu leben und von hier aus zu arbeiten. Und nur weil es das Internet gibt, ist das überhaupt möglich geworden. Dabei haben wir mit einer kanadischen Familie unsere Häuser getauscht. Die kanadische Familie wohnt zurzeit in unserem Haus in Deutschland und wir hier in ihrem in Kanada. Kennengelernt haben sich die beiden Familien natürlich über das Internet, genauer gesagt über eine Haustauschdatenbank. Robert Thibert ist Lehrer an einer kanadischen Highschool und unser Tauschpartner. Die Datenbank, in der wir sind, die war, glaube ich, noch ziemlich neu und man kann da ein Jahr kostenlos Mitglied werden. Um Mitglied zu werden, wird man nach Bildern von seinem Haus gefragt, nach einer Beschreibung, wo man lebt, nach der Einrichtung des Hauses und so weiter. Dann kann man noch wählen, wohin man selber gerne reisen möchte. Man gibt das alles ein und dann macht das System ein schönes Layout daraus. Wenn dann jemand anderes als Reiseziel Kanada anklickt, dann kann er seine Suchkriterien angeben und uns dann finden. Als wir gesucht haben, haben wir zum Beispiel nach Leuten gesucht, die nach Kanada kommen wollten, die Nichtraucher sind und die innerhalb einer bestimmten Zeitspanne kommen wollten. Wenn man sich vorstellt, dass man ja nur ein Datensatz in einer riesigen Datenmenge ist und dann plötzlich E-Mails von überall auf der Welt bekommt, das ist schon toll. Mittlerweile sind Robert und Elizabeth in unserem Haus in Deutschland und wir sind seit Anfang September hier in Kanada. Dabei habe ich alles, was ich zum Arbeiten brauche, mitgenommen. Die Digitaltechnik macht es möglich, dass alles, was zum Radio machen und zum Schreiben nötig ist, in einen kleinen, etwa DIN A3 großen Koffer passt. Herzstück dieses Systems ist ein Notebook, das zum Schreiben der Manuskripte und zum Aufzeichnen und zum Schneiden der Töne dient. Die fertigen Beiträge, die gehen dann übers Internet direkt in den Computer des SWR, wo sie von der Redaktion abgenommen und schließlich gesendet werden. Vom Notebook hier in Kanada ist das, was Sie gerade hören, also über 6000 Kilometer weit direkt in den SWR-Computer in Baden-Baden gewandert. Mit dem Internet verbunden sind hier in Nordamerika übrigens immer mehr Computer wireless, also ganz ohne Kabel. Auch in Deutschland ist das ja mittlerweile schon recht häufig so, in den USA und hier in Kanada gehört es aber schon so richtig zum Alltag. Schon im Jahr 2003 führte zum Beispiel die Fastfood-Kette McDonald's den kostenlosen, drahtlosen Internetzugang in seinen kanadischen Restaurants ein und heute gibt es kaum noch ein Hotel, Café oder Restaurant ohne diesen Service für die Gäste. Sogar an Bord eines ganz normalen Eisenbahnzugs hat man eine drahtlose Internetverbindung. Aber ein solcher Internetzugang funktioniert eben nur so lange, wie man sich tatsächlich in dem Restaurant, in dem Zug oder in dem Hotel aufhält. Oft braucht man dafür einen speziellen Code, den man nur als Fahrgast oder als Hotelgast bekommt. Hier in Toronto gibt es aber nun etwas ganz Neues und das ist für alle, die hier leben und arbeiten, aber auch für Besucher der Stadt sehr komfortabel. Solange man sich nämlich innerhalb des etwa 6 Quadratkilometer umfassenden Innenstadtbereiches der sogenannten Downtown bewegt, befindet man sich in einem riesigen Hotspot. Man kann sein Notebook, seinen Taschencomputer mit dem Internet verbinden und Betreiber dieses Netzes ist Toronto Hydro Telecom, eine Tochtergesellschaft des hiesigen Stromversorgers, der wiederum der Stadt Toronto gehört. Wie kommt ein Stromversorger dazu, ein drahtloses Internetnetz aufzubauen? Sharon Gravel, Vice President von Toronto Hydro Telecom. Die Regierung der Provinz Ontario hat ein Gesetz erlassen, das die intelligente Erfassung des Stromverbrauchs aller Bewohner und aller Unternehmen verlangt. Das war ein wenig die Entstehungsgeschichte eines drahtlosen Netzwerkes für das Einsammeln dieser Daten. Denn die Gesetzgebung sah vor, dass wir die Verbrauchsdaten alle 15 Minuten ablesen und innerhalb von 24 Stunden an die Verbraucher zurückmelden müssen. Und da war es natürlich besonders attraktiv, ein drahtloses Netz für unsere eigenen Zwecke aufzubauen. Um so ein großes Gebiet wie eine Innenstadt mit drahtlosen Internetsignalen zu versorgen, mussten eine Vielzahl von Sendern und Empfängern installiert werden. Die Technik dafür kam übrigens aus Deutschland. Montiert wurden die Sende- und Empfangseinheiten an den Masten für die Straßenbeleuchtung, die einer weiteren Tochtergesellschaft der Stadt gehören. Die Verbindungen von den Funksendern untereinander und schließlich ins Internet werden dann über ein Glasfasernetz abgewickelt, das auch die Stromverbrauchsdaten von den Häusern in die Zentrale und wieder zurücktransportiert. Wir hatten also die Immobilien durch die Vereinbarung mit unserer Tochtergesellschaft. Wir hatten unser eigenes Glasfasernetz und es gab die Initiative für den Aufbau eines intelligenten Stromablesesystems. Das waren die Wurzeln, um das Drahtlos-Projekt in Angriff zu nehmen. Natürlich will die Firma mit dem Netz Geld verdienen. Geschäftskunden können seit kurzem zusammen mit ihrem Stromanschluss auch den Internetzugang buchen. Im September öffnete Toronto Hydro Telecom dann sein Drahtlos-Netz auch für den privaten Nutzer. Bis Ende März kann das Drahtlosnetz völlig kostenlos genutzt werden. Erst danach wird die Nutzung kostenpflichtig. Ganz offen stehen darf das Netz aber auch während der Probephase nicht. Im März haben wir unsere Absicht angekündigt, dieses Netzwerk zu öffnen. Nach dieser Ankündigung sind wir von der Polizei in Toronto angesprochen worden. Sie wollten wissen, wie wir während der kostenlosen 6-Monats-Phase die Authentifizierung realisieren würden. Das Interesse der Polizei war, das Risiko einer kriminellen und illegalen Nutzung eines solchen offenen und kostenlosen Netzwerkes auf ein Minimum zu beschränken. So kann man während der kostenlosen Testphase des Netzes nur dann drahtlos ins Internet, wenn man zuvor auf der Startseite seine Handynummer angibt. Die Zugangsdaten, mit denen man sich einloggen kann, kommen dann als SMS aufs Handy. Das funktioniert auch mit einem deutschen Handy. Anonym ist man damit dann nicht mehr. Wir haben uns auch eine Reihe von anderen Identifikationsmöglichkeiten angeschaut, bei denen keine Rechnungsdaten im Spiel sind. Und wir tun das noch immer. Aber wenn Sie zum Beispiel eine Authentifizierung per E-Mail machen wollen, dann müssen Sie plötzlich Unterschiede machen zwischen einem Account bei einer Hotmail und anderen Diensten, bei denen es eine Authentifizierung über Rechnungsdaten und Anschrift gibt. 10 kanadische Dollar, umgerechnet etwa 7 Euro pro Tag und 29 Dollar oder 20 Euro im Monat soll der Dienst einmal kosten, so die Pläne der Verantwortlichen. Das ist nicht wenig. Und ob das von den Nutzern akzeptiert wird, bleibt abzuwarten. Bis es soweit ist, müssen die Netzmacher außerdem aber auch noch ein bisschen nachbessern. Während unserer Tests hier in Toronto war das Netz nämlich recht langsam und außerdem längst nicht überall verfügbar. Digitales Leben, das heißt für Millionen junger Menschen auf der ganzen Welt, dass man online Dinge tut, die man sonst draußen auf der Straße, im Café oder in der Schule tun würde. Menschen treffen, sich unterhalten, flirten oder neue Freunde kennenlernen. Das kann eine private Homepage meistens nicht leisten, aber auf den sogenannten Social Networking-Seiten findet all das statt. Social Networks, also soziale Netzwerke, knüpfen ist inzwischen eine der häufigsten Anwendungen im World Wide Web. Die Seiten dafür heißen Friendster, Bebo oder MySpace. Sie vereinen inzwischen unzählige Funktionen vom Chat übers Online-Tagebuch bis hin zum Musikportal unter einem Dach und finden immer mehr Fans. Die erfolgreichste Social-Networking-Seite ist myspace.com und die hat weltweit über 100 Millionen Nutzer. Florian Nimis hat sich unter sie gemischt. Hi, what's up? My name is Kenyo. Welcome to MySpace. Hello, my name is Joey and welcome to MySpace. My name is Tony DeSilva and welcome to my MySpace page. Welcome to my MySpace. Willkommen auf meinem MySpace. Millionen hauptsächlich junge Menschen bewegen sich ganz selbstverständlich durch diesen Webkosmos. Wie er aussieht, bestimmen sie dabei selbst, denn er besteht aus den Profilen der Nutzer und die wirken erst einmal wie ein gigantisches Online-Poesiealbum. Jeder hat seine eigene Seite. Auf der entsteht ein mehr oder weniger genaues Bild von der Person, die man ist oder die man gerne sein möchte. Hi, everybody, my name is Laura and I'm really, really cool. Sagt Laura in ihrem Videoblog, also ihrem Videotagebuch. Auch das ist MySpace. Die Nutzer laden Videos auf ihre Seite. Darin zeigen sie ihre Haustiere, ihre Hobbys oder wie Leslie den Versuch, sich eine Glatze zu rasieren. Okay, here we go. I was kind of scared. Do it, Goggies. Kyle dagegen lässt seine Besucher an seiner letzten Bandprobe teilhaben. Für viele Jugendliche ist MySpace genau das, was der Name sagt. Ihr Freiraum, in dem sie sich ausleben und selbst darstellen können. Das Spannende daran, sie bleiben weitgehend anonym und können trotzdem ihre Botschaft an die Welt loswerden. Und das kostenlos. Finanziert wird die Seite über Werbeeinnahmen. Das Konzept funktioniert in den USA besonders gut. MySpace ist dort zur meistbesuchten Webseite überhaupt aufgestiegen. Um auch weltweit so erfolgreich zu werden, setzt man auf Regionalisierung mit zusätzlichen Ablegern für Australien, Frankreich und auch Deutschland. Noch sind die Deutschen etwas zurückhaltender mit dem, was sie auf ihrer Profilseite präsentieren. Es gibt zum Beispiel noch wesentlich weniger und vor allem weniger auffällige deutsche Videoblogs. Auf der US-Seite dagegen sind manche MySpacer inzwischen richtiggehend berühmt geworden. Wer dort die Videos durchstöbert, wird unweigerlich irgendwann bei Chris landen. Eine ganze Menge Leute müssen wirklich dringend mal ihre Fernseher einschalten, besonders alle Leute, die sich bis heute über dieses eine Video von mir aufregen. Schalte deine Fernseher ein, Amerika. Wenn ich der erste Schwule bin, den ihr seht, der keine Angst davor hat, vor einer Kamera durchzudrehen, schaltet ein, ihr Schlampen. Da kommt noch so einiges auf euch zu. Tune in, bitch. There's more to come. Der 18-jährige Chris ist einer der aktivsten Videoblogger auf der Seite. Manche seiner Filmchen haben sich mehr als 170.000 Menschen angeschaut. Gefunden werden Typen wie Chris im MySpace per Suchmaschine. Seit August 2006 ist das Google. $900 Millionen will Google bis 2009 an die News Corporation, die Betreiber von MySpace, überweisen. Dieses Geld soll mit Werbung verdient werden, die sich den Netzwerkcharakter der Seite zunutze macht. Die Werbung soll, wie andere Inhalte auch, den Nutzer per Empfehlung von seinen Freunden erreichen. Ein MySpacer empfiehlt zum Beispiel seinen Videoblog allen seinen Freunden. Die tun das Gleiche und schon entsteht eine Empfehlungslawine, die viele tausend Menschen erreicht. Das funktioniert bisher bei allen Teilen von MySpace. Fotos, Videos und besonders bei Musik. Manche Vögel fliegen, andere nicht. Musiker findet man zu Tausenden auf MySpace. Auch der 33-jährige Helga aus Karlsruhe kam so auf die Seite. Ausschlaggebend war das Ganze mit MySpace eigentlich, weil ich mit meiner Band da ein Profil habe, so nennt sich das. Wir haben da Lieder drauf, die können sich das anhören und uns anschreiben und was weiß ich nicht alles. Und ich habe mir dann gedacht, naja, das sieht doch alles ganz nett aus, ich mache da auch mal so ein Profil rein. Auch weil er für seine Band die MySpace-Seite pflegt, hat Schlagzeuger Helge inzwischen über 200 Namen auf seiner Freunde-Seite. Dafür schreibt er täglich bis zu 30 Nachrichten an andere MySpace-Nutzer, die er interessant findet. Zu ihrem Freund wird er per Mausklick. Als er bei MySpace einstieg, vor etwa 9 Monaten, wohnte er noch nicht lange in Karlsruhe. In der neuen Umgebung Anschluss zu finden, fiel ihm auf der Internetseite tatsächlich leichter als im Alltag. Ich hatte zum Beispiel jetzt gerade mich mit einer Person getroffen, die ich von MySpace kenne und gesehen an dem, dass ich eigentlich sonst recht einige Schwierigkeiten habe, sage ich mal, mit Leuten in Kontakt zu kommen, weil die Karlsruher Szene in Anführungsstrichen oder die Leute von Karlsruhe, die sind etwas eigen, um es mal so zu sagen. Also man selber als Außenstehender, sage ich mal so, kommt dann da einfach nicht rein in diese Clique und das habe ich irgendwo mittlerweile akzeptiert und von dem her finde ich da MySpace eigentlich ganz okay, was das Kontakten so angeht. Die relativ einfache Art, Kontakte herzustellen, ist für einen Erwachsenen einer der großen Vorteile von MySpace. Für Kinder und Jugendliche dagegen mussten die Betreiber Schutzmechanismen einbauen. Das Mindestalter für MySpace ist 14 Jahre. Wer unter 16 ist, kann von über 18-Jährigen nicht angeschrieben werden. Aber das System lässt sich umgehen. Die Altersangabe beim Anmelden wird nicht überprüft. Der Nutzer bestimmt also selbst, welches Alter er angibt. Deshalb sind besonders die amerikanischen Jugendschützer alarmiert und beobachten das bunte Treiben auf der Seite argwöhnisch. Hello Internet, hello MySpace. This is John B and you're listening to a clip of my new song Stalking You on MySpace. Gerade die Musikseiten von MySpace sind spannend für die Teenager. Dort tummeln sich inzwischen Künstler aller Stilrichtungen, von Hip-Hop bis Independent, von Pop bis Punk. Darunter unzählige Superstars und solche, die es noch werden wollen. MySpace ist ein Mittel, das ich nutze, um im Internet für mich zu werben, aber auch um für die Fans erreichbar zu sein. So kann ich mit den Leuten kommunizieren, die meine Musik hören und meine Platten kaufen. Das ist wichtig für mich, um Feedback zu bekommen, um rauszukriegen, wie mein Marktwert ist. John B. ist DJ und Musikproduzent. Er macht elektronische Musik, Drum and Bass, eine Stilrichtung, die ihre Fans nicht über die großen Musiksender und Radioprogramme erreicht. Er hat schon eine Fangemeinde in seiner Musikszene, aber der große Durchbruch ist ihm noch nicht gelungen. Gerade deshalb hört er sehr genau auf die Wünsche seiner Fans. Wenn du irgendwann nur noch Nachrichten bekommst wie, hey, dein neues Album ist Mist, mach wieder das, was du früher gemacht hast oder so, dann kriegst du durch diese Kommentare einfach ein Gefühl dafür, was der Markt von dir will. Außerdem kannst du sehr einfach eine ganze Menge Leute erreichen und auf diesem Weg direkt mit ihnen kommunizieren. Das ist gut und für mich als unabhängigen Künstler wirklich wichtig. John steigert per MySpace seine Popularität. Und inzwischen ist MySpace selbst auch Teil seiner Musik geworden. Ich habe den Song aus mehreren Gründen geschrieben. Zum einen wollte ich einen Crossover machen, der Rock und Independent mit Drum and Bass verbindet. Auf der anderen Seite dachte ich, das Thema passt zu diesem Musikgenre. Es soll ein ironischer Seitenhieb auf unsere Gesellschaft sein. MySpace ist da sehr spannend. Zum Beispiel, wie es sich auf das Verhalten der Menschen auswirkt und die Art, wie sie sich dort präsentieren. Das ist der totale Witz. Jeder, der eine MySpace-Seite hat, weiß, was die Leute über sich selbst schreiben, ist meistens gelogen. Also dachte ich mir, das ist doch eine witzige Idee, einen guten Song darüber zu machen. Das war es im Grunde schon. John B. wirbt für seine Musik und seine Musik wirbt indirekt wieder für MySpace. So funktioniert das auch bei anderen Künstlern. Weil MySpace viele Leute erreicht, stellen sie ihre neuen Lieder auf die Seite. Weil viele Menschen diese Songs hören wollen, melden sich dann wieder neue Mitglieder auf MySpace an. Über 100 Millionen sind es inzwischen und es werden täglich mehr. Das hat auch negative Folgen. Die Seite ist oft überlastet und erzeugt ständig Fehlermeldungen. Das verärgert die Nutzer, die eigentlich gerade zu zahlenden Kunden werden sollen. Die News Corporation hat im Sommer 2005 rund eine halbe Milliarde Dollar für MySpace bezahlt. Damit diese Investition sich auszahlt, soll das Freundschaftsportal neue, kommerzielle Funktionen bekommen. Das Herunterladen von Musik oder Spielfilmen zum Beispiel. Die hauptsächlich jungen Nutzer von MySpace setzen dieser Kommerzialisierung der Seite aber auch Grenzen. Sie kennen sich bestens im Internet aus. Falls MySpace irgendwann auch für Dinge Geld haben will, die sie jetzt kostenlos bekommen, suchen sie sich eben eine neue Heimat, um Musik zu hören, Kontakte zu knüpfen oder ihre Videobotschaften loszuwerden. Dann heißt es eben anderswo im Internet. Welcome to my MySpace. Crazy. Crazy. Und ich habe noch einmal den Standort gewechselt. Ich bin jetzt im Hurricanes in Windsor in der Provinz Ontario. Das Hurricanes ist eine typisch nordamerikanische Kneipe. Man könnte auch Pub oder Familienrestaurant oder Sportsbar dazu sagen. Hier gibt es eine lange Theke, viele gemütliche Kneipentische und 8 Fernsehgeräte, die an der Decke hängen. Montags und mittwochs ist das Hurricanes besonders gut besucht, denn dann gibt es hier knusprige Chicken Wings 2-for-1, also 2 Portionen Hähnchenflügel zum Preis von einer Portion. An manchen Tischen beschäftigen sich die Gäste aber nicht nur mit ihren Chicken Wings, sondern dort stehen kleine Computer, die ein bisschen aussehen wie eine Mini-Tastatur. Peter DiVincenzo, Besitzer des Hurricanes. Die heißen Playmaker und wir haben im Moment 10 davon. Und alle Playmaker sind drahtlos. Dort hinten steht ein Computer und wir sind über das Internet mit der Zentrale in Kalifornien verbunden. Buzztime heißt das System und jeder, der einen der kleinen Playmaker vor sich stehen hat, kann mitspielen. Dabei hat er die Auswahl aus mehreren Spielen. Besonders beliebt sind die Trivia-Spiele. Das ist eine Art Wer wird Millionär? Das Spiel selbst wird dabei auf den Monitoren an der Decke angezeigt, denn es wird als Fernsehprogramm per Satellit ausgestrahlt. Die Fragen erscheinen auf dem Bildschirm und jeder, der einen Playmaker hat, kann mitspielen, die Fragen nach dem Multiple-Choice-Prinzip beantworten und dabei Punkte sammeln. Je schneller ein Spieler die richtige Lösung auf eine Frage weiß und sie in den Playmaker eingibt, desto mehr Punkte bekommt er. Und das System zeigt alles an, auch auf dem TV-Monitor. Bestenlisten, wer führt, wer hat gewonnen, wer hat schon gewonnen, die 10 Besten. Hier im Restaurant, in der Provinz, im Land, in ganz Nordamerika. Und außerdem kann man sich auch als Benutzer im System fest registrieren. Dann werden die Punkte, die man bei den einzelnen Spielen gewinnt, für immer gespeichert. Und wenn Sie dann in einem anderen Restaurant irgendwo in Nordamerika sind, dann können Sie sich dort einloggen und wieder weiter Punkte sammeln. Was haben wir nicht schon alles über interaktives Fernsehen gehört und gelesen in den letzten Jahren? Mit dem Buzztime-System gibt es das hier in Kanada und in den USA vom Prinzip her schon seit Mitte der 80er Jahre. Während man isst und trinkt, kann man mit Freunden am Tisch, mit anderen Gästen im Restaurant oder mit Tausenden von anderen Spielern knifflige Fragen knacken. Wir haben hier auch ein Spiel, das QB1 heißt. QB steht für Quarterback, eine wichtige Spielerposition beim American Football. Dabei läuft hier auf einem der Bildschirme ein American Football-Spiel. Und Sie als Spieler müssen versuchen zu raten, was der Quarterback tun wird. Wird er lang spielen, wird er kurz schießen und so weiter. Und je genauer man das vorhersagen kann, desto mehr Punkte bekommt man. Und auch hier spielt man wieder gegen die anderen, hier in unserem Restaurant und gegen alle anderen in Nordamerika. Für die Spieler ist das Ganze übrigens völlig kostenlos. Finanziert wird das System durch Werbung, die zwischen den Spielrunden läuft und über die Gebühren, die jeder Restaurantbesitzer an den Sender abführen muss. Aber es scheint sich für alle Beteiligten zu lohnen. Now you can play the popular NTN Bar Trivia game at home with the BuzzTime Home Trivia System. Ready? What insect can help you figure out the outside air temperature? Oh golly. A ladybug? Oh, mosquito. It's a fly. Cricket. Up to 8 players can buzz in at once. No game boards or sand timers needed. The game plays entirely on your TV. If you asked for chips in a British pub, you've just ordered what? Oh, I don't know. It's so easy. Answers to these questions and more are available in the BuzzTime Home Trivia System. Put a whole new twist into Family Game Night, available now at retailers everywhere. A lot of people do go online when they're traveling to find out where NTN is. Viele Leute gehen auch online, wenn sie unterwegs auf Reisen sind, um zu sehen, wo man Buzztime spielen kann. Das kann man nämlich auf der Website von Buzztime nachsehen. Und wenn Sie hier auf den Bildschirm schauen, dann können Sie neben dem Namen einiger Spieler ein kleines Pluszeichen sehen. Und das bedeutet, dieser Spieler spielt normalerweise eigentlich in einer anderen Bar und ist nur zu Besuch hier. Wir haben viele Leute aus ganz Nordamerika hier zu Gast, die gerade auf der Durchreise sind. Noch bis Ende Januar bleiben wir hier in Kanada. Die Verbindung zur Redaktion in Baden-Baden und zu Freunden und Verwandten in Europa halten wir dabei übrigens nicht nur per E-Mail. Das Internet hat auch das Telefonieren ins Ausland erschwinglich gemacht. VoIP, also Voice over IP, ist hier das Stichwort. Übersetzen könnte man das etwa mit Stimme über das Internet. Alles, was man dazu braucht, ist ein Computer, eine Mikrofon-Kopfhörer-Kombination, Neudeutsch Headset und eine schnelle Internetverbindung. Wir nutzen hier das Skype-System, bei dem man sein Gegenüber sogar sehen kann. Dazu wird die Skype-Software auf dem Computer installiert und gestartet. Nun kann man entweder andere Skype-Nutzer anrufen, das ist dann kostenlos, oder jedes andere Telefon erreichen. Die Kosten dafür etwa 2 Cent pro Minute. Noch vor ein paar Jahren musste man für ein Überseetelefongespräch ein halbes Vermögen ausgeben. Und auch auf das deutsche Radio und Fernsehen müssen wir 6000 Kilometer entfernt von zu Hause nicht verzichten. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. SWR 3 Top-Thema mit Viola Kockler. WDR 2 Volker Pispers. Kaum zu glauben, aber sogar in einem drahtlosen Netzwerk wie dem hier in Toronto kann man deutsches Radio empfangen und per Internet telefonieren. Und so hat in unserem Fall das Internet nicht nur dafür gesorgt, dass wir hier in Kanada neue Freunde gefunden haben, die im Moment in unserem Haus in Deutschland wohnen, sondern dass jede Familie über ihr Notebook mit ihrer Heimat in Verbindung bleiben kann. Und da sage noch einer, der Computer mache einsam. Welt am Draht. Digital Living, das war heute unser Thema hier bei Welt am Draht auf SWR 2. Wenn Sie noch weiter dranbleiben wollen am Thema, dann gehen Sie doch einfach auf unsere Homepage. Dort haben wir einige Links zum Thema für Sie zusammengestellt. Auch Links auf Haustausch-Datenbanken gibt es dort. Und dort finden Sie auch das Manuskript der Sendung und die Sendung noch einmal zum Nachhören. Die Internetadresse www.swr2.de/wissen. Noch einmal www.swr2.de/wissen. Dort klicken Sie sich dann einfach bis zur Welt am Draht Homepage weiter. So, das war Welt am Draht für heute. Heute aus Toronto in Kanada. Mein Name ist Michael Stein. Vielen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiederhören.